die göttliche komödie von dante das fegefeuer funfzehnter gesang soviel als von dem anbeginn des tages bis zu der dritten stunde schluß vom kreise sich zeigt der einem kind gleich stets umherspielt so viel schien bis zum untergang der sonne von ihrem lauf schon übrig nur zu bleiben dort war es vesperzeit und mitternacht hier und mitten traf der strahl uns an der nase weil dergestalt den berg umkreist wir hatten daß grade schon gen niedergang wir wallten als ich die stirne mir von glanz beschweret weit mehr als früher fühlte und erstaunen ob solches nie gekannten dings mich faßte weshalb empor zum gipfel meiner brauen ich hob die hand und einen schirm mir machte das licht zu dämpfen das von oben einfiel wie wenn der strahl vom wasser oder spiegel abspringt nach der entgegenstehenden seite in eben jener weis als er herabfiel empor nun steigend und auf gleiche höhe vom fall des steines gleich entfernt sich haltend wie wissenschaft uns und erfahrung zeiget so glaubt ich vom zurückgeprallten lichte allhier vor mir getroffen mich zu fühlen drob mein gesicht behend zur flucht sich wandte was süßer vater ist's vor dem das aug ich nicht so kann schirmen sprach ich daß mir's helfe und uns entgegen scheint sich's zu bewegen verwundere dich nicht wenn noch dich blendet entgegnet er die dienerschaft des himmels ein bote ist es der zum steigen ladet bald wird's geschehn daß solcherlei zu schauen nicht lästig mehr nein lust dir wird so viel als dich die natur geschickt zu fühlen machte als jetzt wir zu dem heil'gen engel kamen sprach er mit heitrer stimme tretet ein hier zur stiege die so steil nicht als die andern drauf stiegen wir empor von dort entfernt schon da ward gesungen hinter uns beati misericordis und erfreu dich sieger wir gingen aufwärts beide jetzt mein meister und ich allein und wandernd so gedacht ich aus seinen worten nutzen mir zu schaffen und wandte mich an ihn also ihn fragend was meinte jener geist wohl aus romagna von nicht zulässig sprechend und gemeinschaft und er zu mir drum seines größten fehlers nachteil erkennt er drum ist's nicht zu wundern wenn er ihn rügt daß minder drob man weine weil dorthin eure wünsche sind gerichtet wo durch genossenschaft ein teil muß schwinden bewegt der neid den seufzern das gebläse doch wenn die liebe zu dem höchsten kreise nach oben richtet all euer sehnen wird in der brust euch diese furcht nicht weilen. Denn dort, je mehr man unser nennt des Guten, um so viel mehr besitzt davon ein jeder und glüht von größrer Lieb in jenem Chore. Mehr fühl ich nach Befriedigung jetzt Hunger, sprach ich, als wenn ich erst geschwiegen hätte und mehr des Zweifels eint in meinem Sinn sich. Wie mag's geschehn, daß eines Guts Verteilung die mehreren Besitzer mehr bereichre durch selbes, als wenn's wen'ge nur besäßen? Und er zu mir: Weil du nun immer wieder den Sinn nur auf die irdschen Dinge heftest, so glaubst du Finsternis aus wahrem Lichte, das endlos unnennbare Gut, das droben befindlich ist, eilt also zu der Liebe, wie sich der Strahl glanzvollem Körper einet, dem er so viel an Glut gibt, als er findet, so daß je mehr die Liebe sich verbreitet, um desto mehr ihr wächst die ew'ge Stärke. Und wenn sich droben mehr verstehn, gibt's mehr dort des Guten auch zu lieben, und mehr liebt man, sich's spiegeln gleich zurück, einander strahlend. Doch sollte mein Beweis dich nicht ersättgen, so findst Beatrix du, die gänzlich diesen und jeden andern Wunsch dir wird entnehmen. Schaff nur, dass insgesamt vertilgt bald werden, wie's zwei schon sind, die übrigen fünf Wunden, die sich dadurch nur schließen, dass sie schmerzen. Als grad ich sagen wollte, du begnügst mich, sah ich mich angelangt am nächsten Kreise, drob Schweigen mir gebot der Augen Neugier. Allhier glaubt ich urplötzlich mich in eine verzückte Vision emporgezogen und vieles Volk zu schaun in einem Tempel, und daß ein Weib mit süßer mütterlicher Gebärd im Augenblick des Eintritts sage: Mein Sohn, warum hast dieses du getan uns? Denn sieh, mit Schmerzen haben wir, dein Vater und ich, gesucht dich. Und als drauf sie still ward, da war, was erst erschienen mir, verschwunden. Drauf eine andre ich sah, der jenes Wasser die Wang herabfloß, das der Schmerz macht träufeln, wenn großer Unwill ihn erzeugt auf andre. Und also sprach sie: Wenn du Herr der Stadt bist, um deren Namen so die Götter stritten und der jedwede Wissenschaft entstrahlet, so räche dich an den verwegnen Armen, die unser Kind, o Pisistrat, umfangen. Und der Gebieter schien mir mild und gütig, voll Mäßigung im Antlitz zu entgegnen. Was sollen dem wir, der uns Böses wünschet, nur tun, wenn, wer uns liebt, von uns verdammt wird? Darauf erblickt ich zornentbrannte Männer, die einen Jüngling töteten mit Steinen, einander laut zurufend: Martert, martert! Und jenen sah, gebeuge dich vom Tode, der ihn schon zu der Erde niederdrückte, doch stets der Augentor dem Himmel öffnend. zum höchsten herrn in solchem kampfe beten daß denen er verzeih die ihn verfolgten mit jenem blick dem sich das mitleid aufschließt als sich mein geist nach außen auf die dinge die außerhalb von ihm noch wahr sind wandte erkannt ich meine täuschung die nicht falsch war mein hort der sehn mich konnte wie gleich jenem ich tat der von dem schlummer los sich windet begann was ist's daß du dich nicht kannst halten und gingst schon mehr als eine halbe stunde geschloßnen blicks verwickelt mit den beinen wie der den wein macht oder schlummer taumeln o süßer vater wenn du mich willst hören so sag ich dir sprach ich was mir erschienen indes ich so nicht mächtig war der beine und er wenn überm antlitz 100 larven du hättest auch doch würden mir von deinen gedanken selbst die kleinsten nicht verhüllt sein das was du sahst geschah damit dein herz du zu öffnen dich nicht weigerst jenen wässern des friedens die dem ew'gen quell entströmen was ist dir fragt ich nicht aus gleichem grunde wie jener der nur mit dem auge schauet das nicht mehr sehn kann wenn entseelt der leib liegt ich fragt um stärke deinem fuß zu geben so ziemt's die langsam trägen anzuspornen ihr wachsein zu benutzen wenn es heimkehrt wir walten durch den abend vorwärts merkend so weit hin als entgegenschweifen konnte der blick des niederganges letzten strahlen und siehe nach und nach erhob ein rauch sich jetzt gegen uns der dunkel gleich der nacht war und keine stätte gab's ihm zu entgehen der raubt das aug uns und die reinen lüfte 15. Gesang